Eine zärtlich süße Weise geht mir nie mehr aus dem Ohr. Diese zärtlich süße Weise sang mir einst ein Seemann vor. Im Hafen von Adano am blauen Meer, da ist heute eine Mädel, das Herz so schwer. Sie wartet in Adano am blauen Meer, auf einen, der so gerne jetzt bei ihr wär. Denn er fuhr von ihr fort und schenkte ihr einen Talisman. Und er sagte ihr leise, bald kehr ich zurück. Und sie wusste sofort, dass niemals sie ihn vergessen kann. Denn ein Lächeln von ihm, das war ihr ganzes Glück. Im Hafen von Adano am blauen Meer hielt einem kleinen Mädchen die Welt so von Adano am blauen Meer mit einem kleinen Mädel die Welt.